WDR 5. Neugier genügt. Wieso bist du von so weit hergekommen und willst für die Republik kämpfen? Ein Mann kämpft für das, woran er glaubt, Fernando. Gut, aber in seinem eigenen Land, hä? Naja, vielleicht meint ihr, ich stecke meine Nase in andere Leute Angelegenheiten. Ja. Aber ich denke anders darüber. Hier kämpft nicht nur Spanien, versteht ihr? Es stehen Deutschland und Italien auf einer Seite und Russland auf der anderen. Und das spanische Volk steht genau in der Mitte davon. Die Nazis und Faschisten sind genauso gegen die Demokratie, wie sie gegen die Kommunisten sind. Und sie benutzen euer Land als Versuchsgelände für eine neue Kriegsmaschinerie. Sie wollen damit die Demokratie militärisch überholen und England, Frankreich und mein Land besiegen, bevor wir uns bewaffnen und wehren können. Juli 1936. Rechtsgerichtete Putschisten unter General Franco beginnen eine Revolte gegen die demokratisch gewählte Regierung Spaniens. Rasch wird daraus ein Bürgerkrieg, der fast 3 Jahre dauert. Er endet mit dem Sieg Francos und der bis 1975 anhaltenden Diktatur in Spanien. Dabei sah es anfangs nicht nach einem Sieg der Putschisten aus. Erst als Adolf Hitler beschloss, sie militärisch zu unterstützen, begann sich das Blatt zu wenden. Dieser Eingriff und die zu befürchtende Stärkung des Faschismus in Europa führen zu einer großen Welle der Solidarität. Aus 53 Ländern kommen Menschen in das Land, um die Spanische Republik in ihrem Kampf gegen Franco zu unterstützen. 2 jüdische Zeitzeugen erinnern sich. Als 1936 der Bürgerkrieg in Spanien ausbrach, verfolgten wir die Berichterstattung ganz genau. Immer wieder gab es neue Schlagzeilen aus Madrid. Mal hieß es, Madrid sei nicht mehr zu halten, dann wieder doch. Zum ersten Mal wurde der Kampf gegen den Faschismus mit scharfen Waffen geführt. Spanien wurde zum Symbol des Kampfes gegen den Faschismus überhaupt. Uns war klar, dass Hitler Spanien nur zum Aufwärmen seiner Kriegsmaschinerie benutzte. Aber leider schienen die westlichen Länder das nicht zu begreifen. Und so hat er seine Ziele Schritt für Schritt weiter verfolgen können. Die Linken in allen Ländern machten mobil gegen Hitler und Mussolini. Und das führte dazu, dass zahlreiche Intellektuelle in Amerika, von Hemingway bis Lillian Hellman, heißt das bis heute noch die 30er Jahre, The Red Decade, also das rote Jahrzehnt. Dr. Jürgen Scheberer, Literatur- und Musikhistoriker, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Kurt-Weill-Gesellschaft und Präsidiumsmitglied der Internationalen Hans-Eisler-Gesellschaft. Er hat seine Arbeitskraft in den letzten Jahren nur einem Projekt gewidmet, der Zusammenstellung der CD-Box Spanien im Herzen – Lieder des spanischen Bürgerkriegs. Herausgekommen sind 7 CDs, eine DVD und ein 2 Kilogramm schweres Begleitbuch über die Lieder und ihre Geschichten. 40.000 Linke aus aller Welt gehen nach Spanien, um die Waffe in die Hand zu nehmen, die Uniform der spanischen Volksarmee anzuziehen und ihr Leben im Kampf zu riskieren. Über 20.000 sind gestorben. Und so entstand, und das ist für mich das Unikate, die größte Solidaritätsbewegung, die das 20. Jahrhundert erlebt hat. Und diese Solidaritätsbewegung, die eindeutig eine antifaschistische Solidaritätsbewegung war, die führte dazu, dass bis heute linke Künstler, der Schriftsteller Hemingway, der Filmemacher Joris Evans, der Maler Pablo Picasso, der amerikanische Schriftsteller George Orwell, der linke deutsche Schriftsteller Gustav Regler oder Arthur Köstler oder Willy Bredel ebenfalls hinfuhren, um entweder direkt zu kämpfen oder aber um zu berichten. Und es sind dort Augenzeugenberichte entstanden, die noch 37, 38 gedruckt worden sind. Und es sind Kunstwerke entstanden, die zu diesem bis heute anhaltenden Mythos Spanien beitragen. Im Oktober 1936 stimmt die republikanische Regierung Spaniens offiziell der Bildung der sogenannten Internationalen Brigaden zu, in denen sich diese Kämpfer aus aller Welt vereinigen. Schon hier wird das gemeinsame Singen zu einem wichtigen verbindenden Element, schreibt der russische Schriftsteller Ilja Ehrenburg später in seinem Buch No Pasarán. Sie sind aus verschiedenen Ländern gekommen, aus Italien und Norwegen, aus Holland und Bulgarien. Sie konnten nicht miteinander sprechen. Sie hatten keine gemeinsame Sprache. Sie sangen zusammen die Internationale. Einst wird einer der überlebenden Helden ein wunderbares Buch über Kühnheit und Brüderlichkeit schreiben. Das wird die Geschichte der Internationalen Brigade sein. Die auch bald ihre eigenen Lieder hat. Der deutsche Schriftsteller Erich Weinert schreibt schon 1936 den Text zum Lied der Interbrigaden, das von den Spaniern Palacio und Espinosa vertont wird. Hier gesungen von Ernst Busch. Wir im fernen Vaterland geboren, nahmen nichts als Hass im Herzen mit. Doch wir haben die Heimat nicht verloren, unsere Heimat ist heute vor Madrid. Doch wir haben die Heimat nicht verloren, unsere Heimat ist heute vor Madrid. Oft werden auch konkrete Erlebnisse in Liedern festgehalten. Vom 6. bis 27. Februar 1937 findet die Schlacht am Fluss Jarama statt. Der Schotte Alex McDade kämpft dort für das Lincoln-Bataillon und schreibt auf die Melodie einer alten amerikanischen Folkballade das Lied Jarama Valley. Es wird sehr schnell bei den Kämpfern populär und ist noch heute im angloamerikanischen Sprachraum das bekannteste Spanienlied. There is a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well, where we all learned the true cost of freedom, and so many of our brave comrades fell. Das Ende der internationalen Brigadisten kommt dann am 23. September 1938. Die republikanische Regierung verfügt den Rückzug aller internationalen Freiwilligen aus der spanischen Volksarmee. Erich Weinert und Ernst Busch schreiben aus Anlass der feierlichen Verabschiedung das Lied Abschied von der Front. Wie schön der Tag, als wir mit hartem Schritt ein Aufgebot aus vielen Vaterländern in 100 Sprachen sangen durch Madrid. Von Blumen überwogt und bunten Bändern, da klang Madrid und ganz Madrid zog mit. Wir marschierten in die letzte Pyrenäenzone vor. 100 Kilometer Marsch hatten wir hinter uns, waren mehrere Male der Umkreisung der Faschisten entgangen. Und wir kamen auf die letzte Landstraße, die geradeaus nach Frankreich führte. In der ersten Dämmerung schlagen wir uns in einen Wald dicht vor der Stadt. Der kalte Nachtwind deckt uns mit nassen Tüchern zu. Karl, der neben mir liegt, sagt, morgen werden wir in Frankreich sein. Endlich mal wieder ein Dach über dem Kopf. Wie schön. Morgen von den Pyrenäen werden wir hinuntersehen. Ich sage, das reimt sich. Man könnte sogar ein Lied daraus machen. Von den hohen Pyrenäen lasst uns noch ein letztes Mal über Wald und Feld und Tal in das Land hinuntersehen. Teures Land zu unseren Füßen, edle Spanien, lass dich grüßen, wo wir kämpften Tag und Jahr, Spanien, das uns Heimat war. Weil die überlebenden Freiwilligen in ihre Heimatländer zurückkehren, verbreitet sich das Liedgut aus dem spanischen Bürgerkrieg auf der ganzen Welt. Eine besondere Rolle hat dabei der deutsche Sänger und Schauspieler Ernst Busch. In den 1920er Jahren hatte er in Berlin als Kabarettist und Interpret von Tucholsky-Liedern von sich reden gemacht. In Spanien war er von Anfang an dabei, erzählt Jürgen Scheberer. Busch hat bereits im Herbst 36 in Moskau die ersten beiden Platten mit Spanienliedern gemacht und ist dann bei erster sich bietender Gelegenheit hingefahren. Und Busch war ja der musikalische Motor. Busch hat als erstes die Lieder dieser Brigaden und dieser Kämpfer gesammelt und hat das berühmte Liederbuch schon 1936, die erste Auflage, Canciones de las Brigadas Internacionales, in vielen Sprachen die Texte abgedruckt, eine Gesangsstimme abgedruckt. Er hat die legendäre Schellack-Plattenmappe gleichen Titels herausgegeben, die nachweislich in den Frontstellungen gehört wurden. Das war also operative Kunst, die wirklich sich in den Dienst der Sache stellte und die Kraft und Zuversicht vermitteln wollte. Nach Kriegsende ließ Busch sich in Ost-Berlin nieder, leitete die Schallplatten GmbH Lied der Zeit und stand vor allem auch als Schauspieler auf der Bühne. Am Deutschen Theater, dem Berliner Ensemble und der Volksbühne. 1981 wurde die renommierte Ost-Berliner Schauspielschule zu seinen Ehren in Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch umbenannt. Er hat dann in der DDR seine ganzen Spanienlieder noch einmal neu aufgenommen. Die berühmten Aurora-Mappen der Akademie der Künste, die auch maßgeblich in der 68er Studentenbewegung in der Bundesrepublik gehört wurden und gesungen wurden. Also nicht alle Lieder, die der Busch gesungen und in Spanien komponiert hat, sind nun Meisterwerke, aber es sind eben 10, 12 Lieder, die bezeichne ich als Jahrhundertkunst und die wird die Zeiten überdauern. Ich singe Ihnen mal eins vor, das Lied Spaniens Himmel breitet seine Sterne über unseren Schützengräben aus und der Morgen leuchtet in der Ferne. Bald geht es zum neuen Kampf hinaus. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und siegen für dich. Freiheit! Vor allem auch in der DDR leben die Lieder des Spanischen Bürgerkriegs weiter. Im Juli 1961 findet dort eine Gedenkveranstaltung statt, die an den Kriegsausbruch vor 25 Jahren erinnern soll. Im Auftrag des Komitees der antifaschistischen Widerstandskämpfer legt Busch die erwähnte Aurora-Mappe an, singt bei der Veranstaltung einige Lieder und trägt das Erich-Weinert-Gedicht »Wie könnten wir je vergessen das Land« vor. Ende desselben Jahres bittet Busch dann seinen alten Freund, den Komponisten Hans Eisler, den Text zu vertonen, was dieser auch tut. Wie könnten wir je vergessen das Land, darin wir unsere Besten gelassen? Das Land, das uns alle vereinigt fand, im Kämpfen, im Lieben und Hassen. Für Eisler war das eine Episode. Er war ganze 14 Tage in Spanien und hat dort bei der 11. Brigade mit ihrem Divisionskommandeur, dem deutschen Schriftsteller Ludwig Renn, zwei Lieder geschrieben. Der Eisler war der Motor der antifaschistischen Musikbewegung nach 1933 in ganz Europa, der auch immer wieder neue Lieder schrieb, Ende 34 in London, das Einheitsfrontlied. Und Spanien war in seinem Leben eine Episode. Aber eine, die seine Einstellung und seinen Geist gut widerspiegelt. Der erwähnte Ludwig Renn bezeichnet Eisler einem spanischen Gouverneur gegenüber als unseren besten revolutionären Komponisten. Nach dieser Episode und einigen Exiljahren kehrt Eisler nach Ost-Berlin zurück. In der DDR wird er ein hoch angesehener Staatskomponist und vertont deren Nationalhymne »Auferstanden aus Ruinen«. Dessau, Weinert, Busch und Eisler sind aber nicht die einzigen Größen der DDR, die im Spanischen Bürgerkrieg waren. Durch die Stilisierung der ehemaligen Spanienkämpfer zu ewigen Helden gelangen viele von ihnen zu hohen Würden und Ämtern. Eine Faszination, der sich auch Jürgen Scheberer nicht entziehen kann. Natürlich wurden sie als heldenhafte Kämpfer gegen den Frankofaschismus dargestellt. Und mit Verlaub, das waren sie. Sie haben dort ihre Haut zu Markte getragen. Von 8000 Kämpfern des Bataillons Ernst Thälmann in der 11. Brigada International sind 5000 gefallen. Und die zurückkamen, denen gebührte alle Achtung und alle Ehre. Dazu stehe ich bis heute. Die Führung, von der übrigens auch einige Mitglieder des Politbüros und Minister in Spanien gekämpft haben, Heinrich Rau fällt mir ein, der Verteidigungsminister Heinz Hoffmann fällt mir ein, das waren Spanienkämpfer, die hatten im Schützengraben an der Jarama-Brücke gelegen. Und dass dieses Erbe gepflegt wurde, das finde ich aller Ehren wert. Neben diesem politischen Erbe ist es aber vor allem das Musikalische, das die Zeit überdauert hat. Als der Biermann von der DDR ausgewiesen wurde, war eine seiner ersten LPs, die er in der Bundesrepublik gemacht hat, eine LP mit all diesen klassischen Spanienliedern. Und er singt die, nur mit der Gitarre natürlich, ganz leise, ganz nachdenklich. Und es entsteht eine ungeheure Wirkung. In dem Tal dort am Rio Jarama schlugen wir unsere blutigste Schlacht. Doch wir haben auf Tod und Verderben die Faschisten zum Stehen gebracht. Das Lied im Ausdruck des Singens, so wie Busch es gesungen hat, wird keine Zukunft haben. Aber das leise Singen mit Gitarre begleitet politischer Lieder, da können Sie natürlich ungeheuer viel in der ganzen Liedermacherbewegung DDR wie BRD der 60er, 70er, 80er Jahre finden. Und das wird heute auch fortgesetzt. Dann gibt es natürlich eine ganz neue Form. Ich höre mir zum Beispiel in Berlin Rap-Veranstaltungen an, bei denen vor allem türkischstämmige Rapper mit ungeheurer Werf Missstände dieser Gegenwart attackieren, aber eben nun auf eine völlig neue und auf ein völlig neues Publikum, nämlich die junge Generation von heute, zielende Art und Weise. Also das gibt es schon noch, aber in anderer Form. Auch wenn heute bei politischen Veranstaltungen deutlich weniger gesungen wird als vor ein paar Jahrzehnten, so ist das politische Lied aber nicht verschwunden. Liedermacher wie Konstantin Wecker, Reinhard May oder Hannes Wader singen noch heute bei Konzerten den ein oder anderen Titel, der seine Wurzeln im Spanischen Bürgerkrieg hat. Dadurch, dass die Kämpfer der Internationalen Brigade aus aller Welt kamen, beschränkt sich der musikalische Nachhall aber nicht nur auf Deutschland. In Amerika hat es riesen Spuren hinterlassen. Ich habe eine Aufnahme gefunden, in der Pete Seeger in den 70er Jahren erzählt, ich war ein 22-jähriger Student in New York und eines Abends 1942 geriet ich in eine Versammlung von Veteranen des Lincoln-Bataillons. Und plötzlich fangen die an, Lieder zu singen aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Und er sagte, die haben mich sofort vom Sessel gerissen, weil sie so toll waren. Und für mich war klar, da müssen wir Platten draus machen. Und die sind dann erschienen und diese Lieder, Valley of Jarama, Viva la Gente Brigada und so weiter, von Pete Seeger und anderen gesungen, die haben einen ungeheuren Schub gehabt. Viva la Quinta Brigada, rumbala, rumbala, rumbala. Viva la Quinta Brigada, rumbala, rumbala, rumbala. Que sea cubierta de gloria, ay Manuela, ay Manuela. Que sea cubierta de gloria, ay Manuela, ay Manuela. Woody Guthrie hat sofort das Jarama-Lied mit einem eigenen Text versehen und auf Schallplatte veröffentlicht, mit seinem berühmten Foto, wo er an seine Gitarre ein handgeschriebenes Schild geklemmt hat. This machine kills fascism. Paul Robeson ist in Amerika getourt mit den Spanienliedern. Das hat große Auswirkungen gehabt auf die immer breitere Ausgestaltung der Szene der Folkmusik und der politischen Folkmusik in Amerika. Ich würde sagen, insofern sind die Nachwirkungen bis Woodstock und später in Amerika viel größer als hier in Deutschland und in Europa. There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It was there that we fought against the fascists. We saw a peaceful valley turn to hell. From this valley they say that we're going. Do not hasten to bid us adieu. Even though we lost the battle at Jarama, we'll set this valley free before we're through. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.